Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin wieder René. Ja, und ich bin Stefan, ihr kennt mich ja. Hallo. Ja, hallo Stefan. Ja, schön, dass du wieder da bist, René. Wo warst du ja. Denn letztes Mal? Jetzt frag noch, du hast es doch eingespielt. Das stimmt. Footballzeit, ja. Und wir haben ja diese Woche eine etwas seltsame Aufnahmezeit. Also ich habe auch noch ein bisschen Spaghetti-Reste oder Ketchup-Reste am Mund. Die Nudel. Genau, wir haben ja Wochenende, da haben wir sonst nicht viel miteinander zu tun, ne? Das stimmt. Ja, aber wir zeichnen heute auf, weil für mich geht es ja in 2 Tagen in den erholsamen Urlaub. Ja, da freust du dich garantiert schon drauf. Richtig, und du bestimmt auch, weil dann gibt's ja auch wieder mal eine Urlaubsvertretung. Ja. Genau, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Und ja, ich bin auch schon gespannt, wer es sein wird. Ja, und ich brauche, glaube ich, auch demnächst noch eine Vertretung wegen Krankenhausaufenthalts. Ich habe mir ja, wie ich gerade geschrieben habe, im Beitrag 1356, also 1356, beim Basteln mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Und im Licht sieht das echt komisch aus. Ah, eklig. Naja, komisch ist was anderes, ne? Kannst du das nochmal nachstellen? Du hast ja noch einen anderen Finger, ne? Ja. Julia sagt gerade, ich mache die Sendung übrigens gerade mit Beinen hoch und im Liegen. Und Julia bringt dir einen Tee, alles klar. Ja. Mach dich mal nicht kränker, als du bist. Ja, nee, also ich muss sagen, ich bin also so, Blut ist nicht so meine Sache, deswegen gucke ich mir auch lieber die Sesamstraße an als Alarm für Cobra 11 oder CSI oder so. Ja, Stefan, hast du denn schon mal daneben gehauen? Ich? Nee, nicht, dass ich wüsste, oder? Ja, letzte Woche da aber doch ein bisschen, ne? Da hast du was verbockt, würde ich mal sagen. Musste wieder mein schlechtes Gewissen hier zutage ja, bringen. Ja, gib doch mal zu, was hast du denn verbockt letzte Woche? Ja, okay, also, da gab es ein Problem mit den Geburtstagskindern. Ein Problem? Ja, wir haben nämlich einige. Du hast es einfach nur vergessen. Ja, das ist, weil du nicht da warst. Da ging gleich alles drunter und drüber wahrscheinlich. Na, ich habe eher die Vermutung, das lag an deiner Co-Moderatorin. Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall haben wir 3 wichtige Leute vergessen. Und zwar, ja, unsere Mütter, ne? Ja, genau, wir haben nämlich was gemeinsam. Wir haben beide eine Mutter. Nein, aber unsere Mütter haben fast am selben Tag Geburtstag, ne? Richtig. Deine hat am 5.5. Geburtstag. Genau. Und meine am 4.5. Und das Lustige ist, Stefans Mutter hat am 5.5.54 Geburtstag. Und meine hat am 4.5.55 Geburtstag. Ja. Ja, zufällig. Das ist ein bisschen was verdreht, ne? Ja, aber auf jeden Fall wollten wir an dieser Stelle noch nachträglich recht herzlich gratulieren. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ja, immer schön Blockcast hören und weiterhin so viel Freude mit euren Hobbys. Und mit euren Kindern natürlich. Ja, natürlich. Liebe das Mütter. Ist ja selbstverständlich. Da fällt mir ein, morgen ist ja Muttertag, da können wir gleich nochmal gratulieren. Ja, stimmt. Ist dann zwar schon eine Woche her. Wo verbringst du den Muttertag? Ich? Mal gucken, weiß ich noch gar nicht. Also nicht bei deiner Mutter? Nein, die ist immer unterwegs. Ja, na, ich werde auch beim Football wieder sein. Naja. Am Muttertag. Und deine Mama sitzt zu Hause und wartet auf dich. Nein, die kommt an die Ostsee nach. Na gut, dann holst du das ja nach. Ja, aber wir haben ja noch ein Geburtstagskind. Richtig. Das ist auch nicht so weit weg. Wie weit weg? Axel. Ja, genau. Unser Axel. Ja. Na, wieso jetzt? Na, wenn er nicht weggelaufen ist, aber dazu später mehr. Ne? Nein, weil er zum Block gehört, so meinte ich das. Ach so, ja, genau. Ja. Also quasi, das nach der Familie. Ja, unser Ziehkind quasi. Unser Blockkind. Unser Blockkind, da würde ich freuen. Nein, Quatsch. Ja. Ja, auch dir alles Gute noch nachträglich, Axel. Alles Gute, Axel, genau. Du hattest ja Urlaub in deinem. Gedrückt haben wir dich ja schon. Ja, natürlich. Ja. So gehört sich das, ne? Und ja, ich hoffe, jetzt haben wir alle. Eine fehlt noch. Ja, die kenne ich wiederum nicht. Die kennst du. Und zwar... Ja, ich habe schon mal gesehen auf Fotos, aber nicht persönlich. Achso, okay. Ja, und zwar hat Harriet Geburtstag. Einen runden Geburtstag und sie hat eine riesen Party geschmissen. Echt? Du warst da? Richtig. Also sie wird ja nächste Woche sein, aber wenn der Blockcast rauskommt, war ich ja schon da. So läuft das, ne? Nein, und also ich gehe davon aus, dass sie richtig super wird, wie immer. Harriet ist doch die Frau von Harry aus Berlin, ne, wie ist er? Harvey. Hardy, Hardy aus Berlin, genau. Genau. An dieser Stelle sei auch mal Hardy aus Berlin gegrüßt. Richtig. Da werden sich ja jetzt freuen. Ja, du kannst doch, das wäre doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, diese Ausgabe einfach mal mit zu der Geburtstagsfeier nehmen und bei der Geburtstagsfeier den Disc-Jockey verjagen. Bestechen. Und die Blockkappe, oder bestechen, ja. Wie viel haben wir ein Budget für die? Oh, das wäre dann überzogen, glaube ich. Wir haben ja eine Schwarzkasse auch. Ja. Na, das kriegen wir schon hin. Gut, jetzt lass uns aber ganz straight zu unseren Themen kommen. Genau. Und da haben wir eigentlich nur einen Riesenschwerpunkt heute. Die zwei ersten Themen. Ja, Kultur natürlich. Und zwar ging's mal wieder ins Musical. Und soll ich dir was sagen, René? Ich kenne 18 Musicals inzwischen. Ich habe sie alle gesehen, ja. Ausschnitte zumindest davon. Genau, denn ich war bei Best of Musical 2007. Das ist der Beitrag 1353. Und auf die Idee hat mich Dirk gebracht. Der hatte nämlich gefragt, eine Kollegin hatte Karten oder die Möglichkeit, günstig in Anführungsstrichen an Karten zu kommen. Und das haben wir dann genutzt. Waren wir mit Dirk und noch ein paar Kollegen im Velodrom in Berlin und haben uns Best of Musical angeguckt. Also mit Dirk lernst du die Welt noch kennen, wenn ich überlege, du warst doch im Kino wart ihr gerade erst zusammen gewesen, ne? Genau. Ja, Dirk ist wirklich sehr unternehmungslustig und ist doch schön, wenn er da auch mal an mich denkt. Bei Elba waren wir ja auch viel. Ja, die Musicals, die dort vorgestellt wurden, immer so 2 bis 3 Songs aus dem Musical. Das waren zum Beispiel Evita, Jesus Christ Superstar, Bombay Dreams, 3 Musketiere, Mozart, Tanz der Vampire, Elisabeth, Disney's Der König der Löwen, Aida, das Musical, Mary Poppins, Mama Mia, We Will Rock You, Dirty Dancing und auch Tarzan. Und das war wirklich richtig klasse, eine tolle Veranstaltung. Allein schon die Musik finde ich ja fantastisch. Achso, ich habe übrigens das Phantom der Oper vergessen. Das gehört war ja gleich der Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ne? Da müssten noch ein bisschen mehr sein. Ich glaube, 17 oder 18 waren es insgesamt. Auf jeden Fall eine tolle Show mit super Bühnenbildern, fantastische Lichteffekte und natürlich die Darsteller waren klasse, schon allein durch die Kostüme. Und es gab, glaube ich, 5 oder 6 Stars, Musical-Stars, die dort direkt gesungen haben. Und das war auch sehr schön. Den Preis haben wir schon angesprochen. Also wir haben knapp 45 Euro bezahlt pro Person. Hm. Und das war, glaube ich, noch ein Sonderangebot. Das ist trotzdem schon ordentlich, ne? Das stimmt natürlich, aber wenn man bedenkt, was da alles hintersteckt, also Preis-Leistung, denke ich, ist schon angemessen. Ja. Auch wenn man wirklich nicht jeden Sonntag dahin gehen kann, bei so einem Preisen. Ja. Und was ich ein bisschen schade fand, die Veranstaltung fand ja im Velodrom statt. Weiß nicht, warst du da schon mal? Ja, da habe ich sogar auch ein Musical gesehen, und zwar hier Disney on Ice. Es war ein Musical? Ja, halt eine Veranstaltung. Ja, ich finde, also Velodrom sagt ja schon der Name, ne? Dass es eigentlich für Fahrradveranstaltungen, für Radsportveranstaltungen gemacht ist. Und ich finde, man merkt es auch, also irgendwie, es ist kein geeigneter Saal für Musicals, finde ich. Ja, Nena hat ja auch schon Konzerte dort gegeben. Meine Mutter hat sich ein Nena-Konzert dort angeguckt. Ja, man hat zwar alles super gesehen, aber also so richtig, ich glaube, in einem richtigen Musical-Saal ist es was anderes. Ha. Aber sonst war es cool, ja? Absolut cool. Daddy cool, zum Beispiel. Da haben wir eine super Überleitung zum nächsten Beitrag, denn Maite war ja auch schon mal im Musical, nämlich im Martin Luther King Musical. Die war bestimmt nicht nur einmal im Musical. Das glaube ich auch. Die ist ja genauso unternehmungslustig wie du. Und sie war jetzt, das könnt ihr nachlesen im Beitrag 1347, im Bonnie M Musical, was Daddy cool heißt. Und ja, Frank Farian kennst du ja auch, ne? Der hat doch hier auch Milli Vanilli gemacht, ne? Ich glaube, ja. Der hat ja die ganzen Songs von Bonnie M. geschrieben. Richtig, der ist doch dafür zuständig, Leute, die nicht singen können, seine eigene Stimme zu leihen. Ja. Und für Daddy Cool, da macht's doch am Anfang, vielleicht kennt ihr mal die Anekdote, da ist doch am Anfang immer so, ne? Ja. So ein. Und das hat er wohl auch selbst gemacht, mit einem Bleistift zwischen den Zähnen. Hatte ich mal in einem Interview gesehen. Man kann es ja mal ausprobieren. Also den Bleistift nicht in den Mund reinschieben, sondern quer in den Mund nehmen, ja. Kommt vielleicht bei der nächsten Karaoke-Party total cool, wenn man das Original-Geklacker am Anfang des Liedes selbst macht. Na, das wär's doch. Ja. Ja, und welcher Text kommt danach? You're crazy like a fool. Genau, so ungefähr. Ja. She's crazy like a fool, glaube ich. Also, she, ja, genau, sie ist ja immer dran schuld. Muss ja so sein, ne? Das Musical ist komplett in Englisch, hat Maite geschrieben. Mhm. Aber für Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, gibt's am Anfang einen Leitfaden auf Deutsch. Wo man also ein Guide, ne? Ja, quasi, ein Guide. Ja, nee, ist aber ein super Service. Ist ein super Service, ne? Ja, wobei ich habe auch gestaunt, also wenn man so überlegt, einige Musicals gibt's ja in Deutsch, einige wieder nur in Englisch. Bei ABBA, finde ich, hätte man es auch in Englisch sein lassen können. Warum man jetzt das ABBA-Musical in Deutsch übersetzt? Weil die Songs von ABBA wirken ja, glaube ich, auf Englisch viel besser. Ja, wir, auch wenn wir jetzt kurz abschweifen, aber das, ich habe das nicht verstanden mit ABBA. Das ABBA-Musical hat nichts mit den, mit der Band ABBA zu tun? Ich glaube, mit der reinen Karriere von ABBA nicht, aber ABBA... ABBA... ABBA... Also es ist ja von dem einen aus der Band geschrieben, ne? Man muss sich da vielleicht nochmal informieren. Ja. Falls ihr es wisst, könnt ihr uns das ja sagen. Genau, wir haben uns darauf nicht vorbereitet, weil das Thema nicht auf unserer heutigen Agenda stand. Genau, das war jetzt ein spontaner Ausflug. Genau, zurück zu Daddy Cool. Genau, Daddy Cool. Also, es gab laut Maite dort richtig viele gute Sänger und eine besonders hervorstechende Sängerin, die wie immer Gänsehaut verursacht hat bei Maite. Wenn sie gesungen weißt du, grausam war, oder? Nein, ich glaube eher, weil es... Im positiven Sinne. Genau. Ja, wie sagt man? Allein die Atmosphäre, die dann wahrscheinlich dabei rüberkommt. Ja. Ja, und kennst du Lionheart? Ich habe es mir aufgrund der Empfehlung von Maite angehört. Ich bin also auch ich war auf seiner MySpace-Website und habe mir mal die Beatbox von Lionheart angeschaut. Mach doch mal nach. Lieber nicht, ey. Ja, wenn ihr das auch mal hören wollt, geht in den Beitrag 1347 und klickt dort auf den Link, den Maite dort hinterlegt hat. Na? Aber auch Maite hat gesagt, das Musical an sich war von den Preisen her sehr teuer, aber es hat sie nicht gestört, denn sie hat wie so oft die Karten wieder so bekommen. Wie macht sie das nur? Ich weiß es auch nicht. Also, unglaublich. Sie hat wahrscheinlich, sie kennt die richtigen Leute, würde ich sagen. Ja. Naja. Und, weil wir es vorhin schon bei Best of Musical angesprochen haben, für Daddy Cool ist ja extra ein Theaterzelt, glaube ich, aufgebaut worden. Ne? Na, vielleicht ist es so ein Wanderzirkus. Ja, ich irgendwie, ich glaube, am Ostbahnhof oder am Postbahnhof, ich glaube, bin mir da nicht sicher, wurde es extra aufgebaut und Maite schreibt, dass der Saal wohl sehr nobel ist. Mhm. Ja, und in der Pause konnte man Musik von Frank Farian hören. Oder da gab es einen DJ halt, ne? Wo man ja, Girl, you know it's true. Ja, also, wenn wir noch hingehen wollen, oder ihr, dann... Liebe GEMA, das waren keine 30 Sekunden und die Melodie war völlig falsch. Ja, weil du hast es ja gesehen. Und bis Ende Juni... Schwarzkasse. Bis Ende Juni kann man das Musical noch hier in Berlin erleben. Also, auf jeden Fall ein Tipp wert, ne? Best of Musical ist leider schon weg, waren nur 3 Tage. Aber wer zu Daddy Cool gehen will, kann das noch bis Ende Juni tun. Aber man kann auch ganz andere Sachen in Berlin tun, oder, René? Ja. Ich habe mich nun endlich mal in das Sea Life in Berlin-Mitte begeben und den Aquadom angeschaut. Da war ich das noch Ganze, nie. Da hast du dir mal so angeguckt, also diesen Fahrlift, den kann man hier auch so. Ja. Also für die, die nicht wissen, was der Aquadom in Berlin-Mitte ist, das ist, ich weiß leider nicht, wie das Hotel heißt, aber das hat einen Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl ist in einem Aquarium drin. In einer riesigen Wasserröhre. Und wenn man dort hoch und runter fährt, kann man sich die Fische anschauen. Die dort so drin sind, ja. Also, wie gesagt, wir waren im Sea Life gewesen. Dieser Aquadom ist ja eigentlich nur die Attraktion, mit der dann doll geworben wird. Das ist aber letztendlich dann nicht im Sea Life wirklich, sondern da muss man extra nochmal rein, kommt mit seiner Eintrittskarte rein. Gutscheine hatten wir gekriegt von meiner Schwester, deswegen hat uns das Ganze nichts gekostet. Bis auf die 11 Euro, die wir für unseren 3-jährigen Leo bezahlen sollten. Oder dann letztendlich auch gemacht haben. Das ist aber heftig. Sagen, das ist wirklich heftig. Also für ein 3-jähriges Kind, was beim Rausgehen schon wieder vergessen hat, was es überhaupt gesehen hat. Also ganz so krass ist es ja nicht, aber man weiß ja, wie schnelllebig das für Kinder ist. Also ja, letztendlich hat es sich gelohnt. Also wir haben das so gesehen, wir haben 11 Euro für uns 3 bezahlt und da war sogar noch ein Souvenir dann drin in dem teilweise überteuerten Souvenirshop des Sea Lives. Sehenswert ist es allemal. Also man sieht Fische aus Berlin und auch arktische Fische wie Rochen. Wen ich nicht gesehen habe, war Steve Irwin. Das ist aber jetzt mal Karma. Ja. Aber was ist denn ein Fisch aus Berlin? Haben die ein Kennzeichen dran, oder? Nein, ein Fisch aus Berlin ist zum Beispiel, also es ist sehr schön gemacht, da sind so Abschnitte, wir haben ja hier Gewässer, also die Spree, die fließt ja mitten durch Berlin und dann sind wirklich so Ecken nachgebaut, wo man dann auch Häuser sieht und dann unten schwimmen halt Fische wie Karpfen. Ich dachte, der hat ein Namensschild dran, hieß Bolle. Nein, oder so. Bolle, ja, wie der hieß, weiß ich nicht, das aber es sind halt Karpfen, ich kenne mich jetzt mit Fischen nicht so aus, da wäre Marco der Fachmann. Ich sag ganz einfach mal, dass da auch Sprotten bei waren. Und falls es nicht der Fall ist, kann Marco uns ja mal aufklären, in einer der folgenden Sendungen, was für Fische es in Berliner Gewässer gibt. Und vielleicht auch, welche besonders gut schmecken. Ja. Ich esse Hering. Mehr esse ich nicht an Fisch. Ich weiß, ich glaube, ein Hering gibt's nicht. Ja, Fischstäbchen. Aus welchen Fischen sind Fischstäbchen? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Da hast du eine Aufgabe fürs nächste Mal. Gut. Dann machen wir die nächste Sendung eine Fischsendung. Ja, richtig. Fischstäbchen ist aber auch ein gutes Thema gewesen, denn wir waren anschließend im Nordsee gewesen. Nachdem wir uns Fische angeschaut haben, haben wir dann auch gleich noch welche verzehrt und somit einen Fischtag gehabt. Na, das ist ja doch mal was. Ein krönender Abschluss. Ein krönender Abschluss quasi. Genau so ist es. Ja, nicht schlecht. Und kannst du aber auch wirklich jedem empfehlen, da mal hinzugehen, oder? Ja, also es gibt Sachen, da sagt man sich, die sind so gut, dass man sie öfter mal macht. Und es gibt Sachen, die sind so teuer, dass man sagt, man kann sie einmal machen und dann wartet man lieber eine Weile. Das stimmt. Und macht sie dann wieder. Also Tierpark zum Beispiel ist ja sowas, wo man aufgrund des Preises ruhig sagen kann, da geht man öfter mal hin. Aber Sea Life, erwachsene Personen bezahlt übrigens, wenn ich es richtig gesehen habe, 15 Euro. Mhm. Ja. Und, siehst du, das ganz wollte ich gar nicht vergessen. Man kann auch Seesterne anfassen. Also das war was mir und Leo besonders gefallen hat. Also dass dort auch wirklich die Tiere zum Anfassen sind. Und ich habe ein Foto in den Blog gestellt, Beitrag 1341, also 1341. So ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Irgend so ein Seegemüse wahrscheinlich, was man da auch anfassen kann. Ja, das ist schon sehr schön und ganz nett gemacht. Das freut mich. Ja. Ja, in der letzten Sendung ging es ja um sehr viel Sport und da war auch Dirk ein Thema, weil er immer viel unterwegs ist. Und ja, deshalb gehen wir jetzt auch wieder mal auf einen Beitrag von ihm ein. Und zwar war er Helfer beim 27. Run Berlin. Das ist ein 25-Kilometer-Lauf, der, glaube ich, am Messegelände stattgefunden hat irgendwo. Du, der Dirk hat nicht nur, dass er viel unternimmt, er hat auch ein Helfersyndrom, ne? Wenn ich so überlege. Bei Sportveranstaltungen macht er ja viel. Ist das eine Krankheit? Müssten wir uns Sorgen machen. Nö, als Krankheit würde ich das nicht bezeichnen. Nein, also ich finde es auch gut, davon mal abgesehen. Und war im Prinzip 25 Kilometer von Berlin. Und Dirk schreibt, das ist einer der ältesten und größten Berliner Straßenläufe. Er ist dort im letzten Jahr darauf aufmerksam geworden und hat sich dann als Helfer beworben. Und dort hat er auch jemanden kennengelernt, und zwar Manfred. Manfred ist ein Verkehrspolizist. Manfred, der Verkehrspolizist. Genau. Und hat mit ihm den Verkehrsfluss dort kontrolliert. Das stelle ich mir gerade lustig vor. Ich auch. Also Dirk kommt auch mit Leuten ins Gespräch. Ich glaube, da war sehr interessant für ihn. Und ja, das Wetter war super, war sehr sommerlich. Die Läufer waren gut gelaunt. Und wie Dirk geschrieben hat, bei Kilometer 20 hatten sie schon alle ein Bier in der Hand. Einige zumindest. Und, von den Läufern? So habe ich es gelesen. Die sind bestimmt nicht durchs Ziel gekommen, oder? Keine Ahnung. Da hätte Manfred, der Polizist, aber auch mal eine Alkoholkontrolle auf dem Streckenabschnitt, den er kontrolliert hat, machen können. Ja, nee, der musste sich aber mehr um die verständnislosen Autofahrer kümmern. Ja. Und Dirk hat sogar das Computersystem Podix kennengelernt. Aha. Einen Einblick und erhalten. Ja, na, wahrscheinlich hat er sich in Funkwagen gesetzt und dann am Computer rumgetippt. Ja, ich wollte gerade sagen, an den Knöpfen gedreht und... Manfred, wofür ist denn der Hebel hier? Ja. Genau, so war es. Also insgesamt gab es 9000 Läufer aus 42 Nationen und das Ganze innerhalb von 3 Stunden. Nicht schlecht. Ja. Und was auch nicht schlecht ist, was sogar richtig super ist, Dirk wollte ja letztes Jahr beim Airport Run auch Streckenposten sein. Dieser ist aber ausgefallen, weil es so eine große Hitze war und dadurch die Gefahr für die Läufer viel zu groß war, dass was passiert. Aber diesmal will Axel es wissen. Denn er wird am 30. Juni beim Airport Run mitlaufen. Hat sich jetzt angemeldet und hat es auch im Beitrag 1338 dokumentiert. Ja, siehst du, da haben wir ja im Blog Leute auf beiden Seiten. Einmal als Läufer und macht Dirk dort den Streckenposten? Also ich glaube er nicht, weil er hat Urlaub zu der Zeit, wenn ich das richtig erfahren habe. Also müssen wir mal sehen. Aber ich auf jeden Fall war immer einen unserer Leute dort. Ja, wir schicken die da immer hin. Also der Airport Run ist ein Halbmarathon mit knapp 21,1 Kilometer so rum. Und der Lauf findet auf dem zukünftigen Großflughafen Berlin-Brandenburg statt. Auf der Baustelle sozusagen. Ne? Und ja, wir hoffen natürlich, dass Axel dort ein gutes Ergebnis absolviert und ja, seine Zielvorgaben dort auch einhält. Denke also wir haben ja mit ihm gesprochen darüber und er hat uns ja auch interessante Einblicke in das sein Leben Training. Eines Läufers, genau. Das war wirklich sehr interessant. Und wir hoffen ja, dass er auch noch unsere Blogleser daran teilhaben lässt. Und ich denke, da wird er noch was fertig machen. Na, also wenn ihr Lust und Zeit habt, den Axel zu unterstützen, dann kommt doch am 30. Juni zum Airport ran. Ja, sag mal, wie kommt man zu der Großflughafen Berlin-Brandenburg? Wo ist denn das genau? Ja, ich glaube, es ist ja ein Schönefeld, also da kannst du einfach mit der S-Bahn hinfahren. Oder mit Auto auch, und ich glaube, von da ist es ausgeschildert. Aber wir gucken nochmal, vielleicht stellen wir mal einen Link in den Blog, um dorthin zu kommen. Gut. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass Axel das packt. Ja, ganz, ganz toll. Aber wir glauben an dich, Axel. Ja, das schafft er. Also ich habe, wie gesagt, ihn als sehr zielstrebigen Menschen in den letzten Wochen erlebt, besonders was das Laufen betrifft. Na, das denke ich doch auch. Also, naja, er wird's schon packen. So, jetzt wäre das Frage- und Antwortspiel fällig. Stefan, wie sieht's aus? Also wir sind bei über 20 Minuten. Wollen wir noch eins machen? Ja, von mir aus. Oder willst du es dir aufheben für die nächste Folge? Entscheide du. Gut, pass auf, dann machen wir eins. Genau, haben wir ja mit PC auch gemacht, nur eins. Und mir ist egal, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck und der Verlierer muss raten. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Brunnen. Ich habe eine Schere. Ja, fällst du leider rein, tut mir leid. Okay, dann muss ich raten. Du musst raten. Gut, dann schaue ich mal hier, ob wir einen schönen Beitrag haben. Dann sag mir doch einfach mal eine Zahl. 826? Okay. Okay. Oh. Das ist ein Beitrag, der sich um ein Unternehmen dreht. Ah, ich weiß es. Wunschurlaub. Nein. Ach, man Wunschurlaub. Hätte es denken können. Ja, Wunschurlaub müssen wir nachher mal kurz noch eine Anmerkung zu machen. Ja. Ja, okay, mach weiter. Wunschurlaub ist es nicht. Wer ist es denn dann? Nein, es geht um einen Blogger. Direkt um einen Blogger. Es geht um einen Blogger. Es ist ein Teil einer Serie. Es ist ein Teil einer Serie. Einer unserer Blogger um ein Unternehmen. Wollte was haben, aber es wurde ihm verwehrt. Ach, das kann doch nur Dirk mit seiner Mastercard sein. Ja, korrekt. Ja, einfacher und hätte ich es ja nicht sagen können. Es war eine Serie oder? Er hat es ja in mehreren Beiträgen gemacht. Ja. Dann daher. Wollen wir es noch mal kurz resümieren, wie das war. Ne? Also Dirk wollte ein kostenloses Angebot in Anspruch nehmen. Von wem war das Angebot? Schaue ich gerade mal. Also es ging um eine Mastercard, also um eine Kreditkarte. Die er hätte kostenlos kriegen können und letztendlich hat sich dann rausgestellt, dass man ihm die gar nicht geben wollte, kostenlos. Und er hat einen Ombudsmann ins Leben gerufen, hätte ich fast gesagt, einen Ombudsmann dazugezogen. Und der hat, glaube ich, dann letztendlich auch gesagt, das Unternehmen darf sich aufsuchen, mit wem es sowas macht. Und somit war die Sache Kreditkarte für Dirk erledigt. Ja, es ging also um eine Happy Digits Kreditkarte. Happy Digits war es. Und genau. Das Angebot war von der Karstadt Quelle AG. Ja. Jetzt haben wir die Unternehmen nochmal genannt. Ja, und die haben wahrscheinlich andere Probleme, als Dirk eine Kreditkarte zu geben. Ja, wobei, also es ist ja immer so eine Sache, ne? Entweder hat man das Angebot und dann muss man das eigentlich auch einem Kunden zur Verfügung stellen, finde ich. Ja, also wenn man was anbietet, sollte man es auch. Sie haben nicht mal Gründe genannt, ne? Nein, wir haben einfach gesagt. Die haben einfach gesagt, du kommst hier nicht rein. So ungefähr. Ja. Na siehst du. Ja, sehr schön. Ging ja schnell, ne? Auf jeden Fall. Gut. Habe ich dir super Tipps gegeben. Ja, dann nochmal kurz zurück zu Wunschurlaub. Wir hatten da jetzt einen Kommentar, den wir nicht veröffentlicht haben. Ne, weil er sehr, sehr brisant war vom Inhalt her. Ja, und zwar hat sich einer bestimmten Person. Ja, also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, was da drin stand, aber ich glaube, wir können grob sagen, worum es ging. Ja. Also ein Ex-Mitarbeiter hatte geschrieben, dass er, also er hat ein paar Informationen veröffentlicht, wie es bei Wunschurlaub abläuft. Also wir werden, glaube ich, mal mit demjenigen Kontakt aufnehmen. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Bei ehemaligen Mitarbeitern weiß man nicht, wollen die dem jetzt nur eins reinwürgen oder ist das wirklich so? Von daher denke ich mal, dass wir mit dem jetzt Kontakt aufnehmen und mal die Sache hinterfragen. Ja, und es sind auch Sachen drin, die uns so vom Stil nicht gefallen haben. Also vielleicht soll man nochmal sagen, was wir in Kontakt nicht haben wollen und vielleicht wird die zweite Person dann nochmal den Beitrag korrigieren, ne? Genau, also in Kommentaren sollte man natürlich darauf achten, dass man niemanden beleidigt. Ganz wichtig. Weder Unternehmen noch Autoren oder Kommentatoren. Und nicht uns. Uns auch nicht, natürlich. Ja, und man sollte natürlich einen gewissen Sprachstil einhalten. Also es muss natürlich auch verständlich rüberkommen, nicht, dass man 10-mal den Text durchlesen muss, um zu verstehen, worum es da wirklich geht, ne? Und man sollte sich natürlich auf den Beitrag beziehen, um den es geht. Und was wir auch nicht gerne sehen, sind so Aufrufe, die Massen in Bewegung setzen sollen, irgendetwas zu tun. Also genau. Wir würden uns schon, das ist so ein bisschen manipulativ. Ja, also ihr solltet auch keine Straftaten irgendwie... Ja, das ist ja sowieso nicht genau. Richtig, also jetzt nicht sagen, wir müssen die alle verklagen oder so. Also sowas ist ja keine Straftat, deswegen habe ich den Begriff Straftat eben nicht verwendet. Also sowas war unter anderem auch schon in einigen Kommentaren gewesen, wo gesagt wurde, so wir verklagen jetzt, wir müssen alle verklagen. Also sowas wollen wir nicht haben. Und Werbung wollen wir natürlich auch nicht haben, ne? Nein. In den Kommentaren zumindest nicht. Richtig, also bitte kommentiert nur, wenn ihr auch zu dem Beitrag was zu sagen habt und nicht nur um eure eigene Seite dort zu bewerben. Wenn ihr was bewerben wollt, dann könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Zum Beispiel per E-Mail über blog@juba.de. Du hast halt so super Überleitung. Genau, also E-Mail blog@juba.de oder über das Kontaktformular oder ja, komisch. In den Kommentaren. Ja, ich glaube, wir müssen das Sendekonzept nochmal überarbeiten. Die Kontaktmöglichkeiten sind natürlich auch für alle, die Feedback geben wollen. Genau, also es ist ja, Werbung ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Es sollte nicht der Regelfall sein. Ne? Und per Telefon könnt ihr euch an uns wenden über Berlin 030 202 368 03. Aber Stefan, wenn wir Werbung haben im Blog und damit gutes Geld verdienen, dann kann ich ja auch mal die Charts hoch und runter singen. Ja, stimmt. Also wenn ihr das wollt, zumindest leisten. Genau, wenn ihr das wollt, dann gebt uns, sorgt für starke Werbung. Schickt uns Geld. Schickt uns Geld. Na, so sind wir natürlich nicht. Ja. Aber ich denke mal, irgendwann kommt der Tag, wo wir am Blockcast sehen. Irgendwann wird der Tag kommen, genau. Vorher werden wir wahrscheinlich woanders singen müssen, um das Geld zusammenzukriegen. Ja, um dann die. In der U-Bahn zum Beispiel. Zum Beispiel morgens auf dem Weg in die Firma. Du hast ja jetzt da wieder 4 Wochen Zeit. Weil stimmt. René hört ja erst in 4 Wochen wieder. Ja. Nächste Sendung ist wieder mit einem Überraschungsgast. Und ich muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Was? Ja. Weil derjenige hat so ein paar, wie sagt man, Berührungsängste vom Radio. Aber mehr sag ihm, das ist kein Radio. Mehr wird nicht verraten. Also, ob es ein ihm oder ein ihr ist, wissen wir jetzt noch nicht genau. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Übrigens, hatte ich am Anfang erwähnt, dass ich Pizzis Gastmoderation super fand? Nein, hast du nicht erwähnt. Dann mache ich das jetzt an dieser Stelle. Also, es war wirklich eine super Vertretung und auch Maite hat ja schon in den Kommentaren zum Blogcast geäußert, gerne wieder. Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Also, ja, da würde ich auch gern mehr nochmal von hören. Ja, dann musst du einfach nur in den Urlaub fahren. Ja. Oder irgendwo anders hin. Na, also ich muss auch sagen, also ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal über den Blogcast bei Pizzi, weil das war eine sehr gute Zusammenarbeit und hat alles super reibungslos geklappt. Weiter so. Gut. Ja, unsere Sendung hat auch reibungslos geklappt. Du bist heute mit Schneiden dran, Stefan. Wenn du Outtakes findest, dann hören wir die jetzt sicherlich gleich im Anschluss, ne? Ja, wenn ich welche finde, aber ich glaube, diesmal war es so super. Lasst euch überraschen. Alles klar, also dranbleiben, bis zum Ende hören und ja, ich bin weg. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ja, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, René. Ja, Dankeschön. Dir viel Erholung ohne mich. Ne, das werde ich haben. Ja. Gut, also wir hören uns danke in zwei für Wochen, den Download. Ne? Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, dann du kannst einfach einmal so laut an dein Mikro klappern, dass hier ein Ausschlag ist. Pegel mein Pegel, das ist mein Pegel, stimmt auch. Wir haben uns einen guten Pegel hier vorbereitet. Kein Alkoholpegel. Ich mach mal die Begrüßung, damit ich überhaupt was zu sagen hab. Julia hat schon gefragt, ob ich rausgemobbt werde. Ja, wenn du so weitermachst. Du kannst mal Julia fragen, ob sie Bock hat, regelmäßig Sendungen zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich mach nochmal. Was wolltest du? Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Und wolltest du noch was sagen? Nein. Komm, jetzt hast du die Chance. Ich möchte nichts sagen. Julia, hast du Bock, regelmäßig Sendungen zu machen? Schaut sie jetzt! Ja, das kann ja nicht sein. Wie soll ich mich da konzentrieren? Das ist ja kein Wunder, dass ich so selten nur noch mitmache. Also mit Pizzi hat es besser geklappt. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.